kann dich nicht verstehen. Du wirst es nie verstehen, weil du nichts verstehst. Sei doch so brutal. Was für ein abgelegener Fall. Ist doch wirklich so egal. Scheißegal. Ich bin ich und du bist du. Lass mich in Ruhe. Hallihallo und herzlich willkommen bei Reibungspunkt. Es ist Donnerstag und was ihr bisher gehört habt, war ein Razzia mit Abschaum erwache. Ich habe in meiner Plattensammlung so ein bisschen gesucht und habe so eine alte 10-Inch gefunden und Muff Potter mit Geh mal arbeiten. Ja, wir sind jetzt wieder jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr auf Radio Frei zu hören und freuen uns, euch heute einiges mitbringen zu können. Es ist ja viel passiert in Erfurt. Darüber werden wir einiges berichten. Es gab einige Aktivitäten in Erfurt. Es gab eine Besetzung an der Krämerbrücke oder gegenüber von der Krämerbrücke, also so den Dreh rum um die Krämerbrücke. Dann gibt's noch, werden wir noch einiges erzählen, was noch kommen wird. Und das wird ab Samstag losgehen. Und zwar wird es eine Aktionswoche in Gedenken an das besetzte Haus und für ein neues selbstverwaltetes Zentrum geben und werden euch die einzelnen Veranstaltungen einzeln vorstellen und haben euch ganz, ganz viel Musik auch mitgebracht. Genau, und zwar werden wir beginnen mit, also das heißt beginnen, jetzt geht's weiter mit Flit, eine Band aus Ternopil und das Lied heißt Adnoznatschno. Adnoznatschno, ich habe da eine Bola, nam ne lachno, мы про все забули. Все пусте, зайве, не потрібне, ми у місті залишили. Нас несе до пригодних хвил. Що так сильно тягне знову і знову? Ми тут вільні, відчуття казкове. Все пусте. Однозначно, що би там не було, нам не лячно, ми про все забули. Все пусте, зайве, не потрібне, ми у місті залишили. Нас несе до пригодно схили. Що так сильно, що так сильно тягне знову і знову. Vor etwa einem Jahr wurde das besetzte Haus auf einem Teil des ehemaligen Topf- und Söhne-Geländes geräumt. Wenn die Stadt damit gerechnet hatte, dass sich daraufhin die alternative, linke, antifaschistische Szene Erfurts in alle Winde verstreuen oder sich in ihre Privaträume zurückziehen würde, dann hat sie sich verrechnet. Nicht nur direkt vor und nach der Räumung gab es von Sympathisantinnen und Sympathisanten öffentlichkeitswirksame Aktionen. Sicherlich am medienwirksamsten war die Entführung der Kinderkanalfigur Bernd das Brot. Zum letztjährigen Ostern wurde die Polizeiwache sowie Ordnungs- und Bauamt mit Farbe verschönert. Auch kraftvolle Demonstrationen konnten die Räumung allerdings nicht verhindern. Dafür sorgte schon ein Großaufgebot der Polizei inklusive Hubschraubereinsatz. Mit den Aktionen ging es dennoch weiter. Es folgten Demonstrationen, Kundgebungen, Stadtratsbesuche, Veranstaltungen und erneute Besetzungsversuche. Ein neues Hausprojekt gibt es dennoch immer noch nicht. Die Energie der Besetzerinnen und Besetzer ist allerdings immer noch nicht aufgebraucht. Zum Jahrestag der Räumung bescheren sie der Stadt, Polizei und ihren Freundinnen und Freunden einen vollen Terminplan. Sie rufen auf zu einer Aktionswoche. Und die begann bereits, bevor sie planmäßig beginnt. Die ersten Besetzungen gab es bereits in den Abendstunden des 5. April. Hinter der Krämer Brücke wurde ein Gebäude besetzt, das bereits vor Jahren einmal als zu besetzendes Objekt auserkoren wurde. Die Lage ist passend. Schließlich sind mit den ersten frühlingshaften Temperaturen auch die ersten alternativen und bunten Gestalten dort anzutreffen. Und das eigentlich, solange es das Wetter erlaubt. Ein Punkt, der Stadt sauer aufstößt. Und das macht sie durch ihre Innenstadtverordnung inzwischen auch deutlich. Das Gelände wird gerade renoviert. Sicher ein Ort in der Stadt, der aufgrund der gegensätzlichen Interessen ein gewisses Konfliktpotenzial bietet. Hier die Stadt, die für Touristen sauber und ordentlich erscheinen will, dann die entstehenden neuen Schottenhöfe und dann die Leute, die einfach nur gern hinter der Krämerbrücke sitzen, ohne extra in einen Biergarten gehen zu müssen. Eine repressive Innenstadtverordnung, kein neues politisches soziokulturelles Zentrum, Kürzungen im Sozialbereich, viel Sprengstoff in Erfurt. Der Versuch, auch die gesellschaftlichen Hintergründe zu beleuchten und Utopien zu entwickeln, soll in einer Aktionswoche unternommen werden. In Erinnerung an die Räumung des Topf- und Söhne-Geländes vor einem Jahr und für den Kampf für ein selbstverwaltetes Zentrum in Erfurt wurde ein vielfältiges Programm erstellt. Dieses stellen wir euch im Verlauf der Sendung vor. Das nächste Lied ist speziell für die Wolfsburger und ihre Forderungen nach einem autonomen Zentrum. Denn wir brauchen keine Sozialarbeiter und keine Pädagogen, die in das Spiel einweisen und ihre Spielregeln beibringen, sondern uns fehlt einfach nur Mut und Entschlossenheit, das zu nehmen, was uns gehört und was wir brauchen. Nehmt euer. Das waren Dunkle Tage mit Nehmt Euer. Und wir haben es jetzt eben schon angekündigt, wir wollen euch so diese Aktionswoche, die von den ehemaligen Besetzerinnen des Topf-und-Söhne-Geländes veranstaltet wird, ein bisschen näher bringen. Und um das möglichst authentisch zu machen, haben wir uns entschieden, ganz einfach den Aufruf teilweise einzulesen. Und zwar gehen wir chronologisch vor und wir möchten euch jetzt den Aufruf für den 10. April präsentieren und wo die Besetzerinnen und Besetzer zu einer meines Erachtens recht originellen Aktion aufrufen. Viel Spaß! Nach einer ganzen Reihe Stina Aktionen im vergangenen Jahr gehen wir nun in die Offensive. Denn 361 Tage ohne besetztes Haus sind 361 Tage zu viel. Am 10. April werden wir in Erfurt gemeinsam ein Haus besetzen. Diese Aktion bezieht sich auf den 12. April 2001, als das ehemalige Firmengelände von Topf und Söhne besetzt und seitdem jedes Jahr ein mehrtägiges Besetzfestival organisiert wurde. Wichtige Bestandteile dessen waren, neben Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen, Workshops und Vorträge, vor allem öffentliche Rundgänge über das Gelände und Ausstellungen zur nationalistischen Vergangenheit der Firma Topf und Söhne. Über das Festival hinaus bot das besetzte Haus einen wichtigen Raum für die kritische Auseinandersetzung mit Themen wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Faschismus und Kapitalismus. Außerdem gab es Räume für vielfältige, hierarchiearme Kultur- und Wohnprojekte. Nach der Räumung vom 16. April 2009 fehlt es in Erfurt erneut an einem Raum für emanzipatorische Auseinandersetzung. Wir brauchen einen Infoladen, ein Lesecafé, einen Umsonstladen, einen Treffpunkt für politische Gruppen, für Bandproben, Konzerte und Seminare. Darum gründeten wir die Kampagne Hände hoch, Haus her. Und dafür besetzen wir am 10. April zusammen ein Haus. Kommt am 10. April um 13 Uhr nach Erfurt. Es gibt an diesem Tag zwei angemeldete Kundgebungen. Nutzt diese als Anlaufstellen. Das Ziel wird sein, ein Haus zu besetzen. Sollte der Zugang zum Haus blockiert werden, dann bleibt kreativ. Schließlich gibt es unzählige leerstehende Häuser in Erfurt. Bereitet euch gut auf die Aktion vor. Es ist sinnvoll, bereits vor der Aktion Bezugsgruppen zu gründen. Sprecht euch mit 4 bis 6 Personen eures Vertrauens ab. Tauscht eure Möglichkeiten, Grenzen und Ängste aus. Legt fest, wie weit ihr gehen wollt und was nicht in Frage kommt. Macht mit allen Leuten eurer Bezugsgruppe Treffpunkte aus, falls ihr euch verliert, und vereinbart einen Rufnamen für die Gruppe. Vergesst keine unauffälligen Wechselklamotten, damit ihr euch, ohne aufzufallen, durch die Stadt bewegen könnt. Auch bei dieser Aktion gilt, Anna und Arthur halten's Maul. Das heißt, macht bei einer Festnahme bitte keine Aussagen, auch wenn ihr etwas nicht getan habt. Denn sobald ihr etwas von euch gebt, können die Bullen nach dem Ausschlussprinzip weiter gegen Menschen aus unseren Zusammenhängen ermitteln. Seid solidarisch, handelt verantwortlich für euch selbst und für andere Menschen. Wir sehen uns beim Squad am 10. April. Hände hoch, Haus her, wir bleiben alle. Das war der Aufruf der Kampagne Hände hoch, Haus her für ein neues soziokulturelles politisches Zentrum in Erfurt. Und nach der geplanten Besetzung, zu der öffentlich aufgerufen wird, wird es abends ein Konzert geben in der Magdeburger Allee 175. Das ist das Klanggerüst. Im Klanggerüst wird das Konzert stattfinden ab 22 Uhr. Und wer allerdings tagsüber schon an den Aktionen teilnehmen will, in dem Aufruf wurde auf verschiedene Kundgebungen hingewiesen. Diese Kundgebungen werden am Fischmarkt und am Anger sein. Wer sich nochmal näher informieren will, kann das machen auf der Seite Hände hoch mit AE geschrieben. blogsport.de händehoch.blogsport.de. Und bei dem Konzert am Abend im Klanggerüst in der Magdeburger Allee 175 spielt unter anderem The Blue Screen of Death. Und das ist ein Lied von denen. We'll be right back. Sonntag, 11. April, 20 Uhr, Mobilisierungsveranstaltung zu den Anti-Nazi-Aktivitäten am 1. Mai in Erfurt von der Gruppe AG17 in der Johannesstraße 151. Sie wollen es wieder mal versuchen. Die NPD und Freie Kräfte planen einen Aufmarsch am 1. Mai durch Erfurt. Dies soll der x-te Anlauf sein, sich als einzige Opposition aller Deutschen am Tag der deutschen Arbeit zu profilieren. Nazis sind derzeit eine Randerscheinung dieser Gesellschaft. Ihre Ideologien sind es nicht. Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Arbeitswahn sind keine exklusive Position der Nazis. Die Abgrenzung zu Nazis ist von weiten Teilen der Gesellschaft nur rein äußerlicher Akt. Eine politisch erstarkende Nazi-Szene ist als Bedrohungspotenzial daher nicht zu unterschätzen. Deshalb finden wir es wichtig, am 1. Mai 2010 sich nicht nur Nazis in den Weg zu stellen, sondern auch eigene Kritik an den bestehenden Verhältnissen auf die Straße zu tragen. Ja, das war jetzt der Infotext für die Veranstaltung am Sonntag, bei dem ja die AG nochmal genauer darüber informieren wird, was da geplant ist oder wo man auch darüber diskutieren kann. Ich glaube nicht, dass sie vorstellt, was da geplant ist, sondern einfach inhaltlich sich mit auseinandersetzt und auf jeden Fall Raum gelassen wird, sich dann Gedanken darüber zu machen, wie man das wohl verhindern will. Wir haben euch da dazu auch passende Musik mitgebracht, die Mimis mit Nie wieder Faschismus. Jeden Tag gehst du mit der Angst durch die Stadt. Du weißt nicht, was auf sie zukommen kann. Faschisten massakrieren. Gibt den Faschisten keine neue Chance. Gibt den Faschisten keine neue Chance. Mein Freund sagt, was sollen wir nur tun? Zu viele Menschen sehen einfach nur zu. Diese Schweine alle zerstören. Doch merkt euch eins, wir sind noch hier. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gestern haben sie wieder auch schon überfallen. Ihre Wohnung abgebrannt und sie aus der Stadt gejagt. Die Politiker quatschen und wollen die Gefahr nicht sehen. Doch wir werden nicht warten, bis die Fahne wieder wehen. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Ja, erst gestern wurde jemanden aufs Maul gehauen von Nazis und da kann man noch sagen, Hauptsache es knallt Nazis aufs Maul. Auf jeden Fall wurde am Anger eine Person angegriffen von Nazis. Scheinbar denken sie, sie können hier machen, was sie wollen. Kann man echt nur einfach mal zur Zivilcourage auffordern und die darauf hinweisen, dass man sie doch in die Schranken weist. Okay, jetzt gehen wir über zur staatlichen komischen Dingen und es wird eine Veranstaltung geben, die beschäftigt sich mit Hartz IV und Widerstand und hört euch erstmal an, um was es in der Veranstaltung geht. Montag, 12. April, 20 Uhr, Abendveranstaltung, Zahltag Perspektiven und soziale Kämpfe im Café April, Johannesstraße, Erfurt. Ausgehend von offensiven Selbsthilfeansätzen in Erwerbslosenkämpfen wollen wir mit euch derzeitige Perspektiven und soziale Kämpfe diskutieren. Im Februar 2007 randalierten etwa 100 Hartz-IV-Empfängerinnen in der Arbeitsagentur Herne so lange, bis ihnen ihr Geld schließlich ausgezahlt wurde. Die ARGE war zunächst nicht bereit, ein Überweisungsproblem der Landesagentur für Arbeit Nordrhein-Westfalen mit Bargeldauszahlung zu überbrücken. Angesichts der Menge der aufgebrachten Leute sprach der Bochumer Polizeisprecher von einem Massenüberfall in noch nicht dagewesener Dimension. Wenn das hier mal hochkocht, dann ist der Schuppen hier in 10 Minuten Kleinholz, sagte ein älterer Arbeitsloser. Gegenüber der Öffentlichkeit wurde der Vorfall weitestgehend verschwiegen. Uns hatte er verdeutlicht, dass es vielerorts auf den Fluren der Jobcenter heftig brodelt. Ein derart spontanes gemeinsames Aufbegehren hat uns Mut gemacht, uns zur Aktionsform Zahltag zu inspirieren. Abendveranstaltung mit Vertreterinnen der Zahltag-Kampagne aus Köln. Ja genau, das waren jetzt Infos zu der Abendveranstaltung, die sich mit Hartz IV und Zahltag beschäftigt. Und irgendwie haben wir uns gedacht, dass dein Lied ganz gut passt. Viel Spaß mit Mono für alle und Steineschmeißer. Ja, das war jetzt ein Gruß an alle Hartz-IV-Empfänger. Da kann man, man kommt ja ab und zu mal auf blöde Gedanken, wenn man da im Amt sitzt und drangsaliert wird von Menschen, die sich an irgendwelche Richtlinien halten, die ganz schön komisch sind. Ja, genau. Und weiter geht's jetzt mit dem nächsten Tag. Das ist der Dienstag. Und was das so sein wird, genau, kommt jetzt. Dienstag, 13. April, ab 19 Uhr, Küche für alle. Bei Radio Frei. Ab 20 Uhr auch bei Radio Frei eine Abendveranstaltung. Recht auf Stadt. Recht auf Stadt ist ein Netzwerk aus 25 Hamburger Initiativen, die sich für bezahlbare Mieten, die Erhaltung von öffentlichen Grünflächen und eine wirklich demokratische Stadt einsetzen. Nehmen wir uns das Recht auf Stadt. Es liegt auf der Straße, es hängt in Bäumen und versteckt sich unter Pflastersteinen. So wurde im Juni 2009 zu den Recht auf Stadttagen ins Zentrum Soziale Hamburg geladen. Seitdem ist in Hamburg viel passiert. Das Recht auf Stadt wurde sich massenhaft genommen. Das Recht wird nicht erteilt, es gehört allen, unabhängig von sozialer oder nationaler Zugehörigkeit. Wir blicken auf einen umtriebigen letzten Sommer zurück. Derzeit kämpfen die unterschiedlichsten Menschen an den unterschiedlichsten Stellen. In vielen Stadtteilen Hamburgs können sich immer mehr Leute die steigenden Mieten nicht mehr leisten und engagieren sich für bezahlbaren Wohnraum und eine soziale Stadt. Wir sagen, dies ist der Anfang einer neuen städtischen Bewegung. Seien wir weiter realistisch und fordern das Unmögliche. Wir bleiben unkalkulier und unplanbar. Vertreterinnen der Initiative Recht auf Stadt Hamburg werden ihre Kampagne, Strategien und Ideen vorstellen. Im Anschluss soll diskutiert werden, ob und wie diese Kämpfe auf Erfurt übertragbar sind. Musik. Ja, schöne Grüße auch nach Hamburg an die Rote Flora, ein Ort des Widerstands, 20 Jahre besetzt ohne Rechtsform, und auch an Radio FSK, und man kann ja von Hamburg so einiges lernen, das war gerade Musik aus Hamburg. Ja. Musikalisch würde ich sagen, kann man nicht so viel davon lernen, aber obwohl es hat so Ohrwurm-Charakter so ein bisschen. Ja, genau. Ja, wir kommen weiter zur nächsten Veranstaltung, die wir euch vorstellen wollen, die im Rahmen der Aktionswoche der ehemaligen Besetzerinnen und Besetzer des Topf- und Söhne-Geländes ist. Und dabei geht es um Folgendes. Donnerstag, 15. April, 20 Uhr, Abendveranstaltung zu Utopien, Bolo Bolo vom Bildungskollektiv in der Johannesstraße 151. Bolo Bolo. 1989 hätte die ganze alte Scheiße vorbei sein können. 5 Jahre vorher hatte PM dargelegt, wie das Leben nach dem Ende des Kapitalismus aussehen kann, und gleich noch einen realistischen Vorschlag zur schnellen Weltrevolution vorgelegt. Stattdessen kam die Wende, und wir ärgern uns nach wie vor mit Arbeit, Staat, Macht und anderen Unfug rum. Die Veranstaltung stellt PMs utopischen Ansatz Bolo Bolo vor. Im Anschluss soll diskutiert werden, ob und wie man Bolo Bolo zeitgemäß weiterdenken kann. Ja, das war die Veranstaltung, um was es da gehen soll. Und wir hatten niemand im Studio und hat uns ein Lied gelassen. Viel Spaß mit. Autos in die Luft mit Öko-Grillanzündern, wir plündern das Reformhaus und danach den Burger King. Wir lieben unsere Hunde mehr als unsere eigenen Kinder, und wir singen ihnen ein Lied, wenn wir sie nachts ins Körbchen bringen. Und das geht, wir sind Autonome, ihr seid Autonome, schauen wir doch mal bei der Polizei vorbei. Wir sind Autonome und ihr seid Autonome, da ist doch kein Trick dabei. In unseren viel zitierten Lesezirkeln diskutieren wir, weshalb der Stein zwar die Schere besiegt, jedoch nicht das Papier. Meistens einigen wir uns drauf, dass das im Zweifel daran liegt, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Und wir sind Autonome, ihr seid Autonome, schauen wir doch mal bei der Polizei vorbei. Wir sind Autonome und ihr seid Autonome, da ist doch kein Trick dabei. Mitunter nicht recht wissen, wer in unseren Betten liegt, liegt nicht unbedingt am Wunder der RZB-Kritik. Nein, nein, die scheinbar freie Liebe hat ihren ganz einfachen Grund. Auch im Bett sind Autonome voll vermummt. Und wir sind Autonome, ihr seid Autonome, schauen wir doch mal bei der Polizei vorbei. Wir sind Autonome und ihr seid Autonome, da ist doch kein Trick dabei. wir haben anscheinend gerade unsere Liebe für Deutsche Bank entdeckt, oder ich habe die entdeckt und ärgere meinen Kollegen hier damit. Ich weiß noch nicht so richtig. Das waren KVD aus Halle mit Anti-Inti, ein Lied, was schon zu Ostzeiten aufgenommen wurde. Ach, man hat es, glaube ich, am Klang so ein bisschen gehört. Da waren noch nicht so viel mit Hi-Fi und Dolby Surround Technik wahrscheinlich. Dreckig so ein bisschen. Ja, dreckig mag ich. Wolltest du dich nicht nach distanzieren von dem Inhalt? Naja, also so nur weil wir hier Sachen spielen, dann das heißt ja nicht unbedingt, dass wir da mit den Texten dann immer so hundertprozentig übereinstimmen. So. Aber das können sich bestimmt die geneigten Hörerinnen und Hörer selbst denken. Ja, und jetzt wollen wir einfach überleiten auf das Highlight der Woche, möchte ich mal sagen. Und zwar wird es eine bundesweit beworbene Demonstration am 17. April geben. Und genau, mir fällt gerade auf, wir haben noch was anderes vergessen. Und zwar ist es am Freitag. Und am Freitag wird ein Geschichtsrundgang stattfinden. Freitag ist der Tag der Räumung. Da jährt sich die Räumung zu ein Jahr. Und es wird einen geschichtlichen Rundgang, der früher auch angeboten worden ist beim Festival und auch zu besonderen anderen Anlässen, würde über das Geschichtsgelände stattfinden. Und es wird wieder so ablaufen. Also trifft sich am Sorbenweg. Und genau, macht dann einen Rundgang mit verschiedenen Stationen zu der Geschichte der Firma Topf und Söhne. Jetzt auf dem abgerissenen Gelände und Neubebauten wird trotzdem der Geschichtsrundgang weiter installiert, um weiterhin auf die Geschichte der Firma Topf und Söhne hinzuweisen. Genau. Das stelle ich mir gerade sehr interessant vor, wie sowas im Rahmen eines Gartenbaufachmarktes funktioniert und wie sozusagen die Leute da auch reagieren. Also ob da so eine gewisse Sensibilität für das Thema vorherrscht oder ob das dann, naja, so eher so im Alltag des Blumenkaufens untergeht. Ja, im Verwaltungsgebäude steht ja stets zu ihren Diensten und ich weiß nicht, wie sie das jetzt verstehen, ob sie jetzt einfach ihren Kommerz drüberlegen wollen oder ob sie einfach an das Geschichtsgelände erinnern wollen und was da auf dem Gelände passiert ist. Und es wird man sehen, wie sie da damit umgehen, denke ich. Also ich glaube auch nicht, dass es im Gartenbaumarkt sein wird, dass man daran erinnert, sondern halt außenrum. Aber ich weiß es auch nicht genau. Keine Ahnung. Wer das wissen will, kann ganz einfach am Freitag ab 17 Uhr am Sorbenweg erscheinen beim ehemaligen Verwaltungsgebäude und kann am Rundgang über das Topfensöhne-Gelände mit teilnehmen. Genau, also ich finde es auch ganz besonders, weil das halt genau zum Tag der Räumung dann auch nochmal gesagt wurde ist oder gesagt wird, dass man sich halt um die Themen auch kümmert und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der da weggefallen ist, Geschichtsaufarbeitung von unten. Um 20 Uhr findet außerdem noch im Filler, im beim Verdi-Gewerkschaftshaus ist das, glaube ich. Genau. In der Schillerstraße 44 ein Filmabend statt und da werden alle Filme rund um das besetzte Haus gezeigt. Also von Topfgang, von dem geschichtlichen Rundgang, aber auch bis hin, keine Ahnung, da ist ja viel entstanden, A-Team Video oder Video und ja, also ich glaube, also nicht nur von den Besetzerinnen, sondern auch von den Stützerinnen, einfach genau, Filmabend, um da vielleicht auch drüber zu schnacken, was in dem Jahr passiert ist oder. Und man kann an dem Abend bestimmt noch darüber schnacken, was am nächsten Tag passieren wird, weil am nächsten Tag ist, wie du schon gesagt hast, das Highlight der ganzen Aktionswoche, diese große bundesweite Demo und den Aufruf dazu, den haben wir euch auch eingelesen und wollen euch vorstellen. Und ja, genau, also wir haben den auch beide gelesen und fanden den sehr gut, also wie auch andere Sachen, darum haben wir die auch verlesen. Also ein Satz ist mir ganz besonders hängen geblieben, aber ich glaube, da verbindet jeder was anderes mit. Also es sind viele Sätze, denke ich, drin, die sehr gut sind. Und ja, genau, dass man an diesem Tag einfach seine Wut über die Verhältnisse auf die Straße tragen will und den Anlass die Räumung des besetzten Hauses nennt. Okay. Und den gesamten Aufruf stellen wir euch nochmal vorgelesen. Samstag, 17. April, 14 Uhr, bundesweite Demonstration. Selbstverwaltete Zentren erkämpfen. Ab Bahnhofsvorplatz. Während im Keller noch eine Band Soundcheck macht, wird in der ersten Etage die Frage diskutiert, wie der Nazi-Aufmarsch am 1. Mai verhindert werden kann. Das Essen ist bald fertig. Letzte Getränke werden in die Bar assortiert und langsam tudeln die ersten Gäste ein. So hätten wir das gern. Haben wir aber nicht. Wir haben keinen Raum für all dies. Für Gesellschaftskritik brauchen wir Räume. Räume, in denen Nazis keinen Zutritt haben. Räume, in denen kein Platz für Diskriminierung ist. Räume, in denen Infoveranstaltungen, Vorträge, Diskussionen und Workshops stattfinden können. Räume für Partys und Konzerte, unabhängig von Geldbeutel und Aussehen. Räume, um Essen für alle zu kochen. Räume, um gemeinsame Aktionen zu organisieren oder einfach nur rumzuhängen. Räume, um die eigene Kritik zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Der Kampf um diese Räume findet ständig und überall statt. Nicht nur in Berlin, Kopenhagen und Barcelona. So erregten beispielsweise im letzten Jahr die Auseinandersetzungen um das Libertäre Zentrum in Magdeburg und die Initiative Favre-Trejeux in Frankfurt Aufmerksamkeit. Besetzungen werden jedoch nicht nur zur Schaffung von dauerhaft nutzbaren Räumen durchgeführt, sondern auch im Rahmen symbolischer Politik genutzt, um medial wirksam Missstände aufzuzeigen. Have you ever squatted an airport? Fragte Anfang letzten Jahres eine Berliner Initiative, um mit Tausenden von Besetzerinnen eine unkommerzielle Nutzung des ehemaligen Flughafengeländes Tempelhof einzufordern. All diesen Aktionsformen liegt, unabhängig von ihrem Ziel, eine Kritik der kapitalistischen Eigentumsordnung zugrunde. In der kapitalistischen Wirtschaftsform können Produkte und Immobilien nur von denjenigen genutzt werden, die sie besitzen. Dabei geht es nicht um die Bedürfnisse der Menschen, die diese Produkte nutzen könnten, sondern um die Aufrechterhaltung der durch den Staat geschützten Eigentumsordnung. Diese Eigentumsordnung ist eine der Grundlagen des Kapitalismus. Anstatt anhand der Bedürfnisse des Menschen Güter herzustellen, wird die Produktion im Kapitalismus über den Umweg der Profitsteigerung gesteuert. Das erzeugt einen großen stofflichen gesamtgesellschaftlichen Reichtum, der auf Kosten von Menschen und natürlichen Ressourcen produziert wird. Dabei wird gleichzeitig Armut bis hin zum Tod bei denjenigen in Kauf genommen, die aufgrund der Eigentumsordnung von der Nutzung dieses Reichtums ausgeschlossen sind. Der Zwang zur Profitsteigerung führt dazu, dass alle am Kapitalismus Beteiligten immer und überall in Konkurrenz zueinander stehen. Daraus ergibt sich ein fortwährender Leistungsdruck, sei es für Managerinnen oder Straßenkehrerinnen oder auch zwischen Beschäftigten in verschiedenen Ländern. Dabei werden beispielsweise Menschen, die im Konkurrenzkampf zwischen den Nationalstaaten als Arbeiterinnen nicht nützlich sind, an den EU-Außengrenzen mit militärischen Mitteln an der Einwanderung gehindert. Dabei werden beispielsweise Menschen, die im Konkurrenzkampf zwischen den Nationalstaaten als Arbeiterinnen nicht nützlich sind, an den EU-Außengrenzen mit militärischen Mitteln an der Einwanderung gehindert. Die Mechanismen des Kapitalismus wirken dabei gleichzeitig global und im Kleinen, indem sie jeden Menschen dem Zwang aussetzen, sich innerhalb dieser Strukturen zu verhalten. Diesen Strukturen zu entkommen, ist ohne Überwindung des Kapitalismus nicht möglich. Weder durch Hausbesetzungen noch durch Lesezirkel. Aber beides kann aktiv zur Veränderung der Gesellschaft beitragen. Dabei sind Hausbesetzungen nicht der einzige Weg, um Räume zu kämpfen, in denen die Kritik des Bestehenden vorangetrieben werden kann. Seit einigen Jahren sieht es danach aus, als sei die Wahrscheinlichkeit der Tötung einer Besetzung gesunken. Räume brauchen wir aber trotzdem. Wie wir uns diese Räume erkämpfen, hängt deshalb nicht zuletzt von den Verhältnissen ab. Das besetzte Haus Erfurt, ein Projekt, welches trotz der Verhältnisse 8 Jahre bestand, ist ein Beispiel dafür, dass der Kampf um solche Räume nicht vergebens ist. Das Projekt dient nicht nur als Anlaufpunkt für Diskussionen, Partys und Veranstaltungen, sondern entfaltete auch eine Außenwirkung, die weit über die eigene Szene hinausreichte. Dies geschah nicht zuletzt durch die Räumung des Hauses und den langwierigen Kampf um das Projekt, der dieser vorausging. Schon vor der Räumung des besetzten Hauses zeichnete sich in Erfurt ab, dass die Stadtpolitik vermehrt auf ein sauberes Stadtimage abzielt. Im Konkurrenzkampf zwischen den Städten setzt Erfurt anscheinend vor allem auf ein sauberes, spießiges Erscheinungsbild, um Touristinnen anzulocken. Dies äußert sich beispielsweise in der polizeilichen Durchsetzung eines Alkoholverbots und im Vertreiben von nicht in das Stadtbild passenden Menschen aus der Innenstadt. Aber auch durch absurde Verbote wie zum Beispiel ein Mülltonnendurchsuchungs- und ein Baumbesteigungsverbot. Hinzu kommt, dass momentan diverse Erfurter Kultur- und Sozialprojekte, die sich im Kapitalismus nicht rentieren, bedroht sind, weil sie neuerdings von der Stadt nicht mehr finanziert werden. Wir sind solidarisch mit denen von Kürzungen betroffenen Projekten, weil diese im Kapitalismus nur mit Förderungsmitteln überleben können. Und es geht jedoch nicht darum, ein von der Stadt finanziertes Zentrum zu bekommen, sondern ein selbstverwaltetes, sozialpolitisches, kulturelles Zentrum zu erkämpfen. Die prekären Situationen der verbliebenen Projekte und das Fehlen von Räumen zeigt vor allem, dass es nicht genügt, die Projekte als Partyraum und Veranstaltungslocation zu nutzen, sondern dass ein aktives Erkämpfen und Verteidigen unserer Räume notwendig ist. Die Räumung des besetzten Hauses auf dem ehemaligen Topf- und Zöhne-Gelände vor einem Jahr nehmen wir uns zum Anlass, unsere Wut über die Verhältnisse auf die Straße zu tragen. Lasst uns gemeinsam selbstverwaltete Räume erkämpfen und verteidigen, egal wo. Kommt zur Demo am 17.04.2010 in Erfurt. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Und da man das gar nicht oft genug sagen kann, kommt zur Demo am 17.04.2010 nach Erfurt. Um 14 Uhr geht's los auf dem Bahnhofsvorplatz. Da ist der Ablaufpunkt. Ablaufen, egal. Ja, genau. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Vielleicht werde ich sogar ein Haus besetzen. An dem 17. Ja, das war jetzt eine ganze Reihe an Informationen, die wir euch über die Sendung verpasst haben. Und eine ganze Menge an Terminen und wann was sein wird und so weiter. Wer sich das jetzt alles nicht merken konnte, kein Problem, weil das steht ja alles im Internet unter händehoch.blogsport.de. Aber wir wollen es euch auch noch ganz kurz vorstellen, so den groben Ablauf, damit ihr es vielleicht nochmal so im Hinterkopf behaltet. Und zwar findet am Samstag, das haben wir ja schon mal gesagt, die öffentliche Besetzung statt. Es gibt zwei Kundgebungen. Die eine ist am Fischmarkt um 13 Uhr und die andere ist auch um 13 Uhr am Anger. Da ist Treffpunkt und genau, da wird gemeinsam ein Haus besetzt, habe ich gehört. Abends gibt es noch ein Konzert im Klanggerüst ab 22 Uhr mit drei verschiedenen Bands. Genau. Am Sonntag, den 11. April, findet eine Mobi-Veranstaltung statt zu den Anti-Nazi-Aktivitäten in der Johannesstraße 151 von der AG 17. Am Montag, den 12. April, gibt es um 20 Uhr eine Abendveranstaltung mit der Initiative Zahltag. Es geht um Perspektiven sozialer Kämpfe. Das Ganze findet statt im Café April in der Johannesstraße 7a in Erfurt natürlich. Am Dienstag, 13. April, ist hier in Radio Frei die Küche für alle. Gibt's leckeres Essen und um 20 Uhr gibt's eine Abendveranstaltung mit Recht auf Stadt von Personen von Recht auf Stadt. Diese Kampagne. Ja. Am Donnerstag geht es um Bolo Bolo und was es mit Bolo Bolo auf sich hat, das wird durch das BIKU erklären, das Bildungskollektiv. Es geht um Utopien und diese Abendveranstaltung am 15. April, dem Donnerstag, in der Johannesstraße 151 ab 20 Uhr. Am Freitag findet der Geschichtsrundgang über das Topf-und-Söhne-Gelände statt. Der Treffpunkt ist 17 Uhr am Sorbenweg an dem alten Verwaltungsgebäude der Firma Topf-und-Söhne. Abends ab 20 Uhr gibt es einen Filmabend im Filler in der Schillerstraße 44. Im Hinterhof müsst ihr da schauen. Und da werden Filme zum besetzten Haus gezeigt. Filme im Filler. Genau, und am 17. um 14 Uhr ist die Demo. Die bundesweite Selbstverwaltungszentren erkämpfen. Geht los am Bahnhofsvorplatz. Und das war's eigentlich soweit von uns. Wir bieten euch jetzt noch Upright Citizens mit Make the Future Mine and Yours und ein kleines musikalisches Schmankerl dann zum Ausklang und wir verabschieden uns und sagen bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Wenn wir uns wahrscheinlich mit den Anti-Nazi-Aktivitäten beschäftigen werden. Aber wir werden schauen. Bis dann, habt eine schöne Zeit und bye bye. The past is gone and the future. keine Räumung ohne SEK.